Einheit 3. A. Übung 2a. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland geht es in dieser Woche um Berufe am Bahnhof. Dazu habe ich mit Herrn Lauer, dem Filialleiter der Bahnhofsbuchhandlung in Unterrode, gesprochen. Hallo Herr Lauer, seit wann leiten Sie diese Filiale? Hallo. Seit 2 Jahren, aber ich arbeite schon 5 Jahre hier. Haben Sie den Beruf Buchhändler gelernt? Nein, ich bin Einzelhandelskaufmann. Das passt hier auch sehr gut, denn in einer Bahnhofsbuchhandlung ist das Fachwissen eines Buchhändlers weniger wichtig als zum Beispiel in einer Universitätsbuchhandlung. Unsere Kunden sind meistens Reisende, die nicht viel Zeit haben, und wir verkaufen auch viel mehr Zeitungen und Zeitschriften als Bücher. Das ist unser Hauptgeschäft. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Ich bin immer mindestens 40 Stunden pro Woche hier, manchmal auch 50. Welche Aufgaben haben Sie? Ich mache die Bestellungen der Zeitungen und Zeitschriften, die Abrechnungen, ich teile das Personal ein, entscheide, wo wir die Waren platzieren, bezahle Rechnungen und so weiter. Viele Sachen sind Routine, aber manchmal ist es nicht leicht, gutes Personal zu finden. Wir haben viele Aushilfen, die oft nicht lange bleiben, und wir müssen immer wieder neue Leute einarbeiten. Darf ich fragen, wie viel Sie im Monat verdienen? Ich bekomme 2.900 Euro brutto. Das sind dann ungefähr 1.900 Euro netto. Außerdem bekomme ich ein 13. Monatsgehalt Weihnachtsgeld und 1.200 Euro Urlaubsgeld pro Jahr.